Es gibt schon schönere Orte in Deutschland als nun ausgerechnet Dresden, die man sich für die Unterbringung von Flüchtlingen wünschen würde. Auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen hart klingt, aber Dresden, da fällt mir sofort ein. Pegida, da denke ich an einen Anschlag kürzlich auf ein Asylbewerberheim, die Attacke vor kurzem auf ein Zeltlager für Flüchtlinge. Wobei man schon auch ganz klar sagen muss, dass in genau diesem Zeltlager ein paar Stunden später 200 Dresdner standen mit dicken Tüten vor den Türen, um die Flüchtlinge willkommen zu heißen. Stimmt, keine Frage. Es gibt natürlich auch viele, die sich wehren gegen die teilweise aber eben doch gefährliche Stimmung in der Stadt. Und genau diese Menschen, die sich wehren, die sind es jetzt auch, die Alarm geschlagen haben, was die Unterbringung in der angesprochenen Zeltstadt betrifft. Von menschenunwürdigen, kriegsähnlichen Zuständen sprechen in dem Camp arbeitende Mediziner. Und nun hat es heute Nachmittag kurzfristig einen Besichtigungstermin für die Presse im Camp gegeben. Und für uns ist Nadine Lindner vor Ort. Schönen guten Abend. Hallo, guten Abend. Frau Lindner, wie ist der Eindruck? Ist es wirklich so schlimm? Ja, also ich sitze jetzt hier direkt nach dem Besichtigungstermin noch am Eingang des Camps. Vielleicht hören Sie dann im Hintergrund dann noch das ein oder andere Geräusch. Also ich muss sagen, mein Eindruck war durchaus ein zwiespältiger. Auf der einen Seite ist es wirklich auch gerade an so einem Tag wie heute unfassbar heiß auf diesem Platz. Also die Sonne knallt hier runter, auch auf diesen Steinbelag, Schotterbelag, der hier überall ist. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, das Camp ist sauber. Mittlerweile gibt es auch in einem kleinen Park gegenüber, hat man die Möglichkeit geschaffen, dort Zugang zu kriegen. Dort ist ein bisschen Schatten, dort ist es ein bisschen angenehmer zum Aufhalten. Dieses zwiespältige Bild hat sich dann eigentlich auch fortgesetzt, weil auf der einen Seite sagen Vertreter des Deutschen Roten Kreuzes, die das hier betreiben, ja, man habe 30.000 Liter Trinkwasser hier vorrätig, um auch gerade bei diesen Temperaturen gerüstet zu sein. Auf der anderen Seite sind dann auch hier Bewohner auf mich zugekommen, haben sich sozusagen beklagt, haben gesagt, sie müssen uns helfen, sie müssen was machen, wir bekommen kein Wasser, wir bekommen keine Kleidung. Auf der anderen Seite diese große Spendenbereitschaft, also mein Bild ist jetzt ehrlich gesagt noch kein ganz einheitliches nach diesem ersten Eindruck. Die Vorwürfe, die kamen ja von Seiten der Ärzte, die da gearbeitet haben. Was sind denn da die Hauptvorwürfe gewesen, die geäußert wurden? Zu wenig Infrastruktur, zu wenig Mitarbeiter? Sie sprachen gerade das Wasser an. Was waren die Hauptvorwürfe? Ja, also das ist ja heute Vormittag, am späten Vormittag gab es ja nochmal eine zweite Pressekonferenz, da ist es nochmal bekräftigt worden. Also da ging es zum Beispiel, ein Beispiel waren nicht sterile Verbandsmaterialien, mit denen dann gearbeitet werden sollte. Ich habe das hier nochmal angesprochen, da wurde gesagt, ja, das gab es tatsächlich, aber es war eine Packung, die irgendwie durch eine Spende, Privatspende hierher gekommen ist, die auch nicht benutzt worden ist. Dann wurde zum Beispiel die Kühlung in diesem kleinen Behandlungscontainer angesprochen. Das kritisiert wurde am Anfang, ja, es wären 35 Grad, 40 Grad, das wäre sozusagen nicht zu machen, dort zu arbeiten. Mittlerweile steht hier ja so eine kleine Kühlung, so eine kleine Klimaanlage. Auf der anderen Seite arbeiten da auf 25 Quadratmetern bestimmt jetzt ja 7, 8 Leute. Also es ist möglich, ich glaube schon, dass an beiden Seiten was dran ist, dass man sich sehr, sehr bemüht hier um gute Zustände, auf der anderen Seite auch garantiert am Anfang Zustände vorgefunden hat, die nicht dem entsprochen haben. Haben Sie denn den Eindruck, dieser Termin wurde jetzt schnell anberaumt, um die Öffentlichkeit erstmal zu beruhigen? Ich meine, es ist ja schon verwunderlich, dass die Vorwürfe gestern Abend, glaube ich, war das veröffentlicht von Zeit Online und heute lief es über die Agenturen und dass ein paar Stunden später dieser Termin anberaumt wird. Also die Sprecherin des Sozialministeriums wollte es jetzt nicht so direkt zugeben, aber das eine hat mit dem anderen auf jeden Fall zu tun. Sie hat es so begründet, dass die Presse jetzt die Möglichkeit bekommt, sich hier ein eigenes Bild zu machen, um halt auch selber und neutral hier einfach mal einen Eindruck zu gewinnen. Ich habe sie dann auch gefragt, warum das jetzt so kurzfristig erst geschieht. Gut, das ist sozusagen dann eigentlich relativ klar, dass es halt auch mit diesen Vorwürfen dann zu tun hat. Diese Vorwürfe waren jetzt eben einige Stunden in der Welt. Das mag jetzt ein bisschen schwierig einzuschätzen sein, aber haben Sie den Eindruck, da ist jetzt mal schnell noch nachgebessert worden und neue Dinge wie zum Beispiel diese Kühlanlage aufgebaut worden? Oder haben Sie den Eindruck, das ist eigentlich schon auch vor den Vorwürfen in Benutzung, in Betrieb gewesen? Also es ist natürlich jetzt schwierig nachzuvollziehen, weil ich das Camp sozusagen nur jetzt in diesem Zustand kenne und vorher keine Möglichkeit hatte, mir ein eigenes Bild zu machen. Aber nach dem, was ich jetzt auch gehört habe, habe ich das Gefühl, dass das eigentlich Entwicklungen sind, die schon mindestens ein paar Tage auch zurückliegen, wie die Kühlung zum Beispiel in diesem Sanitätscontainer oder halt auch, dass es jetzt keine Dixi-Toiletten mehr gibt, sondern wirklich richtige Klowagen, dass es auch fest installierte Duschen gibt. Die stellt man natürlich auch nicht innerhalb von 3 Stunden einfach hierher. Ja. Also das muss man dann schon auch wissen. Den fehlenden Schatten hatten die Mediziner auch angesprochen. Das ist ja in diesen Tagen bei dieser Hitze ein großes Problem. Sie haben vorhin gesagt, jetzt gibt es Zugang zum Park. Da gibt es ein bisschen Schatten. Reicht der denn für die über 1000 Leute? Also ich hatte jetzt in der Kürze der Zeit, also ich bin jetzt seit etwa 2 Stunden hier, keine Möglichkeit, dort das mal in den Blick zu nehmen. Was ich gehört habe, ist, dass dieser Park aber sehr gerne und sehr gut auch angenommen wird. Und wenn man sich hier die Umgebung anguckt, das ist eher so eine Ausfallstraße, so ein Industriegebiet, kann man eigentlich fast eher von Glück reden, dass es dann dort so ein Fleckchen Grün hier dann doch auch in der Nähe noch gibt. Nadine Lindner, unsere Korrespondentin aus Dresden, zu den Vorwürfen, dass das Flüchtlingslager dort ja kriegsähnliche Zustände hätte. Unsere Kollegin hat das Camp besichtigt und uns geschildert, wie denn die Lage dort ist.